Wack. Als ich in die Küche komme und sehe, was das Känguru tut, zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Ich bin so geschockt, dass ich erstmal nicht sprechen kann, wenn es mir jemand erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Du puzzelst? Frage ich schließlich. Das Känguru blickt von seinem Puzzle auf. Eine beeindruckend unnötige Frage, sagt es. Es sollte auch eigentlich gar keine Frage sein, erkläre ich. Eher ein Ausdruck meines Entsetzens. Geht es dir gut? Hä? Wieso? Na, meines Erachtens gibt es zwei Kategorien von Wesen auf der Welt. Diejenigen, die puzzeln, und diejenigen, die so vernünftig sind, dass sie es nicht tun. Und ich dachte eben all die Jahre, dass wir beide auf derselben Seite stehen. Aber jetzt muss ich unsere gesamte Freundschaft neu evaluieren. Aha, na dann sag Bescheid, wenn du damit fertig bist. Fertig. Und? Wir können befreundet bleiben, aber ich werde einen Ratgeber schreiben und ihn dir widmen. Endlich nicht Puzzler wird das Buch heißen. Die Weisheit, die ich vermitteln möchte, ist diese hier. Wenn ein Puzzler ein richtiges Puzzleteil findet, dann fühlt er sich zwar gut, aber er fühlt sich nur so gut, wie sich ein Nicht-Puzzler die ganze Zeit fühlt. Keine Reaktion vom Känguru. Ich trete an den Küchentisch heran. Das Beutetier puzzelt an einer Weltkarte. Du puzzelst eine Weltkarte? Frage ich. Lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht, sagt das Känguru, ohne aufzublicken. Immer noch deine Devise, wa? Ich setze mich an den Tisch. Meine Cousine hat auch immer gepuzzelt, erzähle ich ungefragt. Und alle paar Monate hat sie eine Weltkarte mit 1000 Teilen gepuzzelt. Das fand ich noch das beste Puzzle, weil man da immerhin was über Geografie lernt. Aber das Problem ist, die Kontinente hat man recht schnell zusammen. Doch dann sind da noch 700 blaue Teile übrig, sehr viel davon Pazifik. So. Ich konnte das schon als Kind nicht ertragen. Einmal habe ich darum in Anwesenheit meiner Cousine einfach eines der blauen Teile gegessen. Ich wollte ihr nur helfen. Ich dachte, vielleicht kann sie dadurch ihre sinnlose Tätigkeit erkennen. Aber Pustekuchen. Ich glaube, sie trägt mir das bis heute noch nach. Ich nehme ein blaues Puzzleteil vom Tisch. Untersteh dich, knurrt das Känguru. Dann fällt mir etwas Merkwürdiges auf. Das Känguru nimmt ein Teil von Ecuador und drückt ihn mit aller Gewalt in den fragmentarischen Osten Afrikas. Das ist aber falsch, sage ich. Mag sein, aber das soll so, denn ich puzzle nicht einfach aus Spaß. Niemand puzzelt aus Spaß, sage ich. Puzzles sind eine von Sadisten erfundene Beschäftigungsmaßnahme für Leute, deren zwanghafte Persönlichkeitsstörung sich in Ordnungswahn manifestiert. Dieses Puzzle, erklärt das Känguru, wird ein Exponat für meine Ausstellung. Hä? Ein namhafter Galerist hat mir angeboten, eine Ausstellung meiner besten Kunstwerke zu organisieren. Was denn für Kunstwerke? Nun, möglicherweise habe ich letztens, als ich unterwegs war, um neue Leute für die Rebellion zu gewinnen, sagen wir mal, eine Schnapspraline zu viel gegessen und bin eventuell entsprechend angetüdelt in eine Vernissage gestolpert, wo ich unter Umständen, wie es sonst gar nicht meine Art ist, Quatsch erzählt habe. Vielleicht habe ich sogar behauptet, selbst Kunst zu machen, und es wäre denkbar, dass ich ob meiner doch längst deutschlandweiten Berühmtheit vom anwesenden Galeristen ein womöglich sehr lukratives Angebot erhalten habe, das nun vermutlich dazu führt, dass ich in recht kurzer Zeit tatsächlich einige Kunstwerke schaffen werde. Wie viel hast du denn schon? Frage ich. Sagt das Känguru. Ich habe schon den Titel der Ausstellung. Ich höre. Sie wird heißen, ist das Wack oder kann das Kunst? Witzig, wa? Ja, und das Puzzle ist Kunst? Alles kann Kunst sein. Gerade du solltest das doch wissen. Das Känguru holt einen Hammer aus seinem Beutel und prügelt einen Teil von Indien in die Mitte von China. Du machst das also absichtlich falsch. Ja. Ich schaue mir das Puzzle genauer an. Europa und die Küsten der USA sind halbwegs korrekt. Von den anderen Kontinenten kann man das nicht behaupten. Das in der Mitte Afrikas Teile fehlen bleibt so? Frage ich. Das Känguru nickt. Ich nenne das ganze Weltbild eines Europäers. Verstehe. Es reicht mir ein Teil der Zentralafrikanischen Republik. Hier, das kannst du essen. Nein, danke. Das Känguru ist das Puzzleteil selbst. Aber am Ende, sage ich, das Beutetier seufzt. Ja, am Ende liegt ja noch ganz viel Pazifik.